Öffnungszeiten nennen. A4. Hören Sie. Wonach fragen die Gäste? Vergleichen Sie mit den Informationsschildern. Um wie viel Uhr öffnet der Kiosk? Um 9. Ist die Bar geöffnet? Ja, ab 17 Uhr. Wann schließt die Autovermietung? Heute um 14 Uhr. Wie lange ist das Schwimmbad geöffnet? Täglich von 7 bis 19 Uhr. A5. Hören Sie noch einmal und notieren Sie die Öffnungszeiten in der Tabelle. Um wie viel Uhr öffnet der Kiosk? Um 9. Ist die Bar geöffnet? Ja, ab 17 Uhr. Wann schließt die Autovermietung? Heute um 14 Uhr. Wie lange ist das Schwimmbad geöffnet? Täglich von 7 bis 19 Uhr.